Andacht vom 5.3.2021 Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Unser Gebet sollte aus Danken und Zuhören bestehen. Jesus, ich danke dir so sehr, sollte das sein, was am meisten aus unserem Mund kommt. Paulus sagt in 1. Thessaloniker 5,18: Gottes Wille für uns ist, dass wir in allem Dank sagen. Wenn andere Gedanken ins Gebet kommen, die dürfen wir einfließen lassen und dann loslassen. Warum ist das Danken so wichtig? Personen, die dauernd Sorgen und Probleme haben, haben ein internes Problem. Was müssen wir tun? Wir müssen nicht jedes Problem lösen. Wir müssen nicht alles kontrollieren. Wir drehen oft jedes Problem, das uns belastet, im Gebet hin und her. Dabei ist eins der größten Probleme in unserem Leben, dass man uns sagte, dass wir unsere Probleme mit vielen Worten zu Gott bringen sollen, um ihn zu überzeugen, dass er uns hilft. Nein! Du kannst unter Stress nicht einmal vernünftig denken. Wie sollst du da beten? Sag lieber, Gott, ich danke dir. Ich teile hier mein Herz mit euch. Wir dürfen beten, Herr, danke dir. Ich vertraue dir in allem. Es ist wunderbar, dass du so liebevoll und gnädig mit mir bist. Danke für deinen Frieden. Dann wird der Friede Gottes mein Herz füllen. Das Gebet im Neuen Bund ist stressfrei. 80% unseres Gebets sollte Dank sein. Zum Beispiel, wenn dir jemand ungut begegnet. Danke, dass ich jemanden lieben lernen darf, der mich hasst. Ist das hart? Dein Leben ist hart, nicht meins. Mein Glück ist nicht abhängig vom Geld auf dem Konto. Meine Freude kommt nicht von Menschen, die mich mögen. Ist es wirklich hart, ein Leben zu leben, in dem alles, was ich brauche, befriedigt wird? Hart ist unglücklich sein, hassen, Probleme wälzen. Ich erzähle euch ein Geschehnis. Ich lebte in Österreich. Wir versuchten immer, die wahre Kirche zu leben. Mein Haus war unser Haus. Oft lebten fremde Menschen mit uns im Haus. Aus einem anderen Bundesland von Österreich kam eine junge, gut 20 Jahre alte Frau. Sie war sehr kompliziert in ihrer Psyche und sie lebte 6 Monate bei uns. Sie zahlte dafür nichts. Wir kümmerten uns um sie, so gut wir konnten. Leider konnte sie die Probleme in sich selbst nicht lösen. Ziemlich überraschend zog sie aus und redete dann sehr böse über mich und meine Familie. Sie streute böse Infos über uns in ganz Österreich. Vor allem für Verfolgung sollten wir dankbar sein. Jesus sagt uns das. Also vergaben wir dieser Frau. Wir sagten Gott Danke für diese Situation. Einige Monate später predigte ich im Süden Österreichs, circa 3 Stunden weg. Die Frau lebte auf der anderen Seite von Österreich. Kurz vor der Veranstaltung sagte Gott mir, ich werde eine prophetische Gegenwart des Heiligen Geistes erleben. Ich werde über jede Person prophezeien und erkennen, wie die Person im Herzen denkt. Das war so eine unglaubliche Offenbarung, so etwas habe ich nur selten erlebt. Ich konnte alles erkennen und sehen, als könnte ich es greifen, verrückt. Ich kündigte den Leuten an, dass ich über jeden weissagen würde und ging von Person zu Person. Dann stand ich vor dieser Frau und ich erkannte, die Frau, die unser Haus verlassen hatte, die so böse über uns gesprochen hatte, sie hatte sich eine Arbeit gesucht, deshalb war sie gegangen. In diesem Moment sagte Gott zu mir, du warst treu, Du hast vergeben und auf dein Herz aufgepasst. Die Gegenwart Gottes war so groß, ich hätte diese Frau wirklich zerstören können. Ich hätte all ihre Sünden offenbaren können. Aber Gott sagte, er würde sie hinzufügen. So ließ ich das Licht des Heiligen Geistes fließen und nicht den Tod. Wenn wir Licht sein wollen, müssen wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Das geht nur, indem wir dem Herrn für jede Situation danken. Unsere Herzen sind so chaotisch. Wenn wir dann lernen, im Glauben zu leben, wenn aber unsere Herzen so chaotisch sind, so voller Beleidigtsein, voller Angriff und Bitterkeit, da werden wir hart und verletzen andere. Das ist sehr gefährlich. Deshalb bringt euer Leben in Ordnung. Wenn jeder weiß, du läufst in der Kraft und der Autorität des Heiligen Geistes, aber ein paar Kinder können dich mit ihren dummen Bemerkungen verletzen, das kann nicht sein. Wenn du die göttliche Autorität höher stellst als deinen Charakter, wirst du ein miserabler Prediger. Deshalb dürfen wir immer neu beten. Danke, Gott, für diese schlimmen Umstände, denn ich darf lernen, dass du mir genügst. Die Umstände definieren mich nicht. Ich stand heute auf. Ich war so, so, so dankbar für diese Andachten, für die Heilungen und Zeugnisse. Aber Gott sagte zu mir, ich liebe es, wenn Heilungen geschehen, aber da ist etwas, wonach ich mich noch mehr sehne, dass die Menschen innerlich heil werden. Viele Menschen denken ständig über ihren inneren Zustand nach. Unser Körper drückt so viel psychische, seelische Verfassung aus. Das Problem vieler chronischer Krankheiten ist, dass wir auf uns selbst schauen. Ich helfe euch, von euch selbst frei zu werden. Was Gott hier tut, ist viel mehr und viel besser, als wir uns vorstellen können. Mehr als körperliche Heilung wünscht sich Jesus seelisches Heilsein. Deshalb wird es nächste Woche am Montag eine Andacht geben über dieses Thema. Was beeinflusst den Körper und wie? Es ist nicht mein größter Wunsch, jeden Morgen hier zu sitzen und Licht zu euch zu bringen. Versteht mich nicht falsch. Ich tue es gern. Ich helfe gern. Aber was ich mir noch mehr wünsche, ist, dass ihr nicht morgen für morgen hier sitzt und zuhört, sondern dass ihr selbst eine Quelle des lebendigen Wassers seid. Stellt euch vor, wenn ihr alle, 1543 Leute, die momentan online sind, eine Quelle des lebendigen Wassers würdet. Es würde sich ausbreiten. Das ist eine prophetische Erkenntnis. In den nächsten 3 bis 4 Jahren werden Millionen Menschen das verlassen, was wir Kirche nennen. Manche werden sich abwenden, aber viele werden nicht einmal mehr den Geruch der Kirche riechen wollen. Sie wollen kein dreckiges Wasser mehr trinken. Sie werden von Jesus trinken und werden selbst lebendiges Wasser haben, aus dem andere trinken können. Es wird mehr wahre Erlösungen geben als jemals bisher. Leute, ich will, dass ihr eine Quelle werdet und nicht, dass ihr nur von mir trinkt. Wer geheilt wurde, geheilte Leute heilen andere. Veränderte Leute verändern andere. Wer einen Durchbruch erlebte, wird anderen helfen, durchzubrechen. Wir sind nie geschaffen für uns selbst. Aber in 1. Timotheus steht, in den letzten Zeiten werden die Menschen sich selbst lieben und nur an sich denken. Ich, mein Leben, ich, meine Arbeit. Wer das tut, sitzt abends allein mit seinem Geld da und fühlt sich miserabel. Ich bin das Objekt von Gottes Liebe und werde eine Quelle der Liebe. Das geschieht. Ich werde zutiefst erfüllt. Meine Freunde, ihr braucht nicht zu mir kommen. Bleibt, wo ihr seid. Wir werden durch den Heiligen Geist verbunden, wie Gott es will. Er selbst tut es. Es ist so schön, so natürlich und wunderbar. Was der Herr in den letzten Jahren, ja Monaten getan hat, ist übernatürlich und so wunderbar. Da ist eine Liebe, die alles erfüllt.